In einer Welt, die von Dunkelheit überzogen ist, in der der Glaube von allen Seiten angegriffen wird, gibt es eine Wahrheit, die nicht ignoriert werden kann. Satan fürchtet bestimmte Christen. Nicht wegen dem, was sie äußerlich sind, sondern wegen dem, der in ihnen lebt. Und ich frage dich jetzt, mein Freund, meine Freundin, bist du einer von denen, vor denen die Hölle Angst hat? Denn etwas Mächtiges geschieht, wenn ein Kind Gottes sich weigert, seinen Glauben aufzugeben, selbst angesichts von Widerstand. Der Feind weiß ganz genau, wer die wahren Krieger des Königreichs sind. Es gibt Christen, bei denen die Hölle erzittert, sobald sie morgens ihre Füße auf den Boden setzen. Nicht, weil sie Titel, Positionen oder Reichtum besitzen, sondern weil sie eine tiefe Beziehung mit dem Heiligen Geist haben. Sie leben im Gebet, sie leben das Wort Gottes und sie lieben so, wie Christus geliebt hat. Es sind ganz normale Menschen, aber mit einem himmlischen Feuer in sich, das sie außergewöhnlich macht. Auch wenn sie nichts zurückbekommt. Der Christ, der liebt, wie Jesus geliebt hat, ist eine ständige Bedrohung für das Reich der Finsternis. Denn wo wahre Liebe ist, da hat Angst keinen Platz. Und das Wort sagt in 1. Johannes 4,18: In der Liebe gibt es keine Angst, im Gegenteil. Die vollkommene Liebe vertreibt die Angst. Satan zittert vor einem Christen, der ohne Vorbehalte liebt. Diese Liebe wird nicht nur in sanften Worten ausgedrückt, sondern in festen Taten. Es ist die Liebe, die den Kranken besucht, dem Bedürftigen die Hand reicht, für den Feind betet und weiterhin an die Wiederherstellung des Verlorenen glaubt. Ein solches Herz ist im Einklang mit dem Herzen des Vaters. Und wenn unser Herz im gleichen Rhythmus schlägt wie der Himmel, dann wird jeder Widerstand der Hölle schwach. Es ist genau an diesem Ort des Mitgefühls, wo Gott seine größten Wunder tut. Der Christ, der dient, ist ein weiterer, den die Hölle nicht kontrollieren kann. Dienen heißt, auf das eigene Ego zu verzichten. Es heißt, sich klein zu machen, damit andere erhoben werden. Es heißt, denen die Füße zu waschen, die einen verletzt haben. Genau das hat Jesus getan. Und jedes Mal, wenn du mit Demut dienst, wird der Stolz zerstört, der die Finsternis nährt. In Markus 10,45 lesen wir: Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben, als Lösegeld für viele. Dienen ist ein Same, der, wenn er mit Aufrichtigkeit gesät wird, geistliche Autorität hervorbringt. Satan hasst es, wenn jemand sich selbst um der Liebe willen verleugnet. Er hasst es, wenn du Gehorsam statt Bequemlichkeit wählst. Denn Gehorsam ist ein Zeichen von Reife. Und ein reifer Christ ist unerschütterlich. Er lässt sich nicht von den Umständen leiten, sondern von seinem Vertrauen in Gottes Charakter. Er weiß, dass der Herr gut ist, selbst wenn alles dagegen spricht. Er vertraut dem Unsichtbaren, weil er den kennt, der es versprochen hat. Geistige Reife verändert, wie wir unsere Kämpfe sehen. Nicht mehr als Strafe, sondern als Prozesse der Veredelung. Der reife Christ versteht, dass in jedem Schmerz eine verborgene Herrlichkeit liegt, in jeder Träne eine verborgene Lektion. Römer 8,18 erinnert uns: Ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Solch ein Glaube schenkt dem Entmutigten Hoffnung und dem Schwachen Mut. Die Hölle fürchtet den Christen, der in echter Reue lebt. Nicht den, der sich rechtfertigt, sondern den, der zerbrochen ist. Der vor Gott weint, wenn er erkennt, dass er gefehlt hat. Der ruft wie David: Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Psalm 51,12. Wahre Reue öffnet die Fenster des Himmels und schließt die Lücken, nach denen der Feind sucht. Satan kann das Herz nicht berühren, das am Fuß des Kreuzes lebt. Denn das Kreuz ist das Ende des Stolzes und der Anfang der Gnade. am Kreuz erkennen. Wir, dass wir aus uns selbst nicht genügen, aber dass wir in Christus alles haben, was wir brauchen. Der Christ, der sich stets an den Preis erinnert, der für seine Erlösung gezahlt wurde, wird niemals gleichgültig sein. Er wird dankbar sein, er wird hingegeben leben, er wird von der Finsternis gefürchtet. Es gibt auch eine geistliche Kraft, die aus Dankbarkeit geboren wird. Wenn du dankbar bist, auch ohne das Wunder zu sehen, wirst du ein wahrer Anbeter. Dankbarkeit bringt dich mitten in den Willen Gottes. Sie richtet deinen Blick weg vom Problem und hin zur Treue des Herrn. In 1. Thessalonicher 5,18 steht: Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Dankbarkeit öffnet Türen, die Entmutigung niemals erreichen könnte. Ein dankbarer Christ ist leicht. Er murmelt nicht. Er lebt nicht in ständiger Beschwerde. Er entscheidet sich, auch in schwierigen Zeiten zu loben. Und das erzeugt einen Klang im Himmel, den der Feind nicht ertragen kann. Denn wo Dankbarkeit ist, da ist Freude. Und wo Freude ist, da ist Kraft. Nehemia 8,10 sagt: Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wenn du dich am Herrn freust, wirst du unbesiegbar. Ein weiterer Christentyp, der von Satan zutiefst gefürchtet wird, ist der, der seine Identität kennt. Der weiß, dass er berufen, erwählt, abgesondert ist. Der sich mit niemandem vergleicht, weil er versteht, dass seine Mission einzigartig ist. Er braucht keine Bestätigung von der Welt, denn er lebt, um dem Herrn zu gefallen. Solch ein Christ geht mit Festigkeit, mit Autorität, mit Klarheit im Ziel. Zu wissen, wer du in Christus bist, zerbricht die Fesseln des Zweifels und der Unsicherheit. In Epheser 1,4 steht, dass wir vor Grundlegung der Welt erwählt wurden, heilig und untadelig vor Gott zu sein. Wenn du das verstehst, hält dich nichts mehr auf. Weder Kritik, noch Ängste, noch die Vergangenheit. Denn deine Identität ist im Himmel besiegelt, nicht in menschlichen Meinungen. Der Feind will verwirren, spalten, ablenken. Aber der fokussierte Christ, der weiß, wohin er geht, ist wie ein Pfeil, den Gott selbst abgeschossen hat. Er verschwendet keine Zeit mit Streit, hält sich nicht mit Klatsch auf, lässt sich nicht durch scheinheilige Angebote korrumpieren. Er geht unbeirrt weiter, mit dem Blick fest auf den Anfänger und Vollender des Glaubens gerichtet, Jesus Christus. Und diese Standhaftigkeit ist ein undurchdringlicher Schild. Zum Schluss, in dieser Fortsetzung unserer Reise, möchte ich dich daran erinnern: Die Christen, vor denen Satan am meisten Angst hat, sind nicht die, die im Mittelpunkt des Applauses stehen, sondern die, die standhaft bleiben, auch wenn niemand zusieht. Es sind die, die sich im Stillen zum Gebet beugen, die im Verborgenen gehorchen, die im Geheimen lieben. Denn Gott sieht alles, und was im Verborgenen getan wird, wird öffentlich belohnt. Der Himmel bewegt sich durch aufrichtige Herzen. Die Hölle erschrickt vor entschlossenen Herzen. Und jeder Schritt im Glauben, jede Entscheidung im Gehorsam, jede Tat der Liebe und Vergebung, all das baut etwas Ewiges. Du wirst zu einer geistlichen Festung. Und der Feind weiß, es ist nicht leicht, jemanden zu Fall zu bringen, der tief in Gott verwurzelt ist. Der Glaube, der die Hölle erschreckt, ist nicht der, der sich auf den Tempel beschränkt, sondern der, der den Charakter auch außerhalb davon prägt. Satan fürchtet nicht diejenigen, die aus Gewohnheit Gottesdienste besuchen, sondern jene, die die Wahrheit Tag für Tag leben, auch wenn niemand zusieht. Das echte christliche Leben ist durch Konsequenz gekennzeichnet. In den verborgenen Momenten des Lebens werden die großen geistlichen Krieger geschmiedet. Wenn niemand applaudiert, wenn das Licht aus ist, genau dann beobachtet der Himmel die Treue. Im Christen, der sich täglich selbst verleugnet, liegt etwas Tiefes. Er verzichtet auf Bequemlichkeit, auf seinen eigenen Willen, auf das, was leicht erscheint, um den Willen Gottes zu leben. Diese stille Hingabe hat ein kraftvolles Echo in der geistlichen Welt. Das meinte Jesus, als er sagte: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Matthäus 16,24. Christus nachzufolgen kostet etwas. Aber das, was man hier verliert, ist nichts im Vergleich zu dem, was man in der Ewigkeit gewinnt. Satan hasst es, wenn ein Christ geistlich wächst. Deshalb versucht er, mit Anklagen zu lähmen. Doch der Christ, der die Gnade kennt, lässt sich nicht vom Gewicht der Schuld gefangen nehmen. Er weiß, dass er nicht mehr verurteilt ist, denn er wurde durch den Glauben an Christus gerechtfertigt. Römer 8,1 erinnert uns, so gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Diese Wahrheit zerbricht die Ketten der Vergangenheit und befreit den Geist dessen, der einst von der Angst vor dem Versagen gefesselt war. Die Gewissheit des Heils entspringt nicht der eigenen Leistung, sondern der Verheißung. Die Hölle bebt, wenn ein Christ sich weigert, wegen vergangener Fehler zurückzuweichen. Er steht auf, klopft den Staub ab und geht weiter, im Wissen, dass die Barmherzigkeit des Herrn jeden Morgen neu ist. Diese Art von Ausdauer, diese Art von Widerstandskraft ist eine Waffe des geistlichen Kampfes. Denn der Teufel weiß nicht, wie er mit jemandem umgehen soll, der nicht aufgibt. Ein weiterer Christ, den Satan fürchtet, ist derjenige, der gefastet, gebetet und standgehalten hat, als alles um ihn herum zusammenzubrechen schien. Das Fasten, meine Brüder, ist nicht nur der Verzicht auf Nahrung. Es ist eine vollständige Hingabe. Es bedeutet, dem Körper zu sagen, dass er nicht das Sagen hat und den Geist an erste Stelle zu setzen. Jesus fastete 40 Tage, bevor er seinen Dienst begann. Das war kein Zufall. Fasten bereitet vor, stärkt, reinigt. Ein Christ, der fastet, handelt nicht aus dem Impuls heraus. Er ist darin geübt, Gottes Stimme mitten im Lärm der Welt zu erkennen. Er bringt den Körper zum Schweigen, um den Geist zu hören. Und das Schweigen des Fastens hallt laut im Himmel wider. An diesem Ort der Hingabe offenbart der Herr Richtung, Strategien und Bewahrung. Satan fürchtet nicht den Starken, er fürchtet den Geheiligten. Du musst verstehen, wenn der Himmel deine Stimme erkennt, erkennt auch die Hölle deine Gegenwart. Nicht wegen lauter Worte, sondern wegen der Autorität, die aus der Intimität kommt. In Apostelgeschichte 19 lesen wir von Männern, die versuchten, Dämonen im Namen Jesu auszutreiben, aber keine Beziehung zu ihm hatten. Der böse Geist antwortete: Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, aber wer seid ihr? Apostelgeschichte 19,15. Das zeigt, dass im geistlichen Bereich es nicht reicht, den Namen zu kennen. Man muss mit ihm leben. Christen, die ein Leben mit Gott führen, müssen niemandem etwas beweisen. Ihre Autorität liegt nicht in ihren Worten, sondern in der Gegenwart, die sie mit sich tragen. Wo sie gehen, da ist Frieden. Ihre Worte sind nicht nur Trost, sie sind Heilung. Ihre Taten sind nicht bloß Gesten, sie sind göttliche Antworten. Denn sie tragen das Siegel des Geistes in sich. Und dieses Siegel ist selbst für die geistlichen Augen des Feindes sichtbar. Es ist unmöglich, geistliche Kämpfe mit fleischlichen Waffen zu gewinnen. Der Christ, den die Hölle fürchtet, ist derjenige, der mit gebeugten Knien kämpft, mit Lobpreis auf den Lippen, mit Heiligkeit im Leben. Er weiß, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut geht, sondern gegen Mächte und Gewalten, Epheser 6,12. Er kleidet sich mit der Waffenrüstung Gottes und kein feuriger Pfeil des Bösen kann ihn treffen, ohne vom Schild des Glaubens abgewehrt zu werden. Eine weitere Eigenschaft, die sie gefürchtet macht, ist ihre Großzügigkeit. Ja, der Feind fürchtet den großzügigen Christen. Denn wo Großzügigkeit herrscht, da gibt es Vermehrung. Wenn jemand entscheidet, das zu teilen, was er hat, sagt er damit: Ich vertraue auf Gott als meinen Versorger. Großzügigkeit entwaffnet den Egoismus, durchbricht die Logik der Welt und setzt Prinzipien des Reiches in Kraft. Jesus sagte: Geben ist seliger als nehmen. Apostelgeschichte 20,35. Und wo diese Hingabe geschieht, offenbart sich der Himmel. Großzügigkeit beschränkt sich nicht auf Geld. Es ist Zeit, Aufmerksamkeit, Zuneigung. Es bedeutet, dem anderen Raum zum Wachsen zu geben. Es bedeutet, zuzuhören, ohne zu urteilen, Hilfe zu leisten, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Satan wird wütend, wenn er sieht, wie Christen einander helfen, einander stützen, einander beistehen. Denn er weiß, ein vereintes Volk ist unerschütterlich. Deshalb betete Jesus, Vater, dass sie alle eins seien. Johannes 17, 21. Es gibt auch eine unvergleichliche Kraft im Christen, der die Gemeinschaft wertschätzt. Er geht seinen Weg nicht allein. Er weiß, dass er Brüder und Schwestern braucht. Gemeinschaft schützt, erbaut, stärkt. Sie ist wie eine Armee, die gemeinsam marschiert. Jeder synchronisierte Schritt ist eine Siegeserklärung. Der Christ, der Gemeinschaft sucht, nimmt nicht nur an Versammlungen teil, sondern verbindet sich mit dem Leib Christi. Und ein gesunder Leib lässt sich nicht so leicht zu Fall bringen. Und zum Schluss, an diesem Abschnitt unseres Weges, möchte ich dich daran erinnern, dass die Hölle den Christen fürchtet, der bereits entschieden hat. Auch wenn ich durch das Tal des Todesschattens gehe, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, Psalm 23, 4. Dieser Christ lebt nicht nach Gefühlen, sondern nach Glauben. Er weiß, dass Gott sowohl auf dem Berg als auch im Tal, im Schweigen wie in der Antwort, im Frieden wie im Sturm gegenwärtig ist. Es ist dieser unerschütterliche Glaube, verwurzelt in der Gewissheit, dass Gott gut ist, der Kämpfe in Zeugnisse verwandelt. Der Christ, der vertraut, auch wenn er nicht versteht, wird ein lebendiges Zeugnis der Kraft Gottes. Und jedes Mal, wenn er standhaft bleibt, verkündet er der geistlichen Welt: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der Christ, den die Hölle nicht aufhalten kann, ist derjenige, der eine Hoffnung in sich trägt, die niemals stirbt. Die Hoffnung, die bleibt, selbst wenn alles um ihn herum dagegen spricht. Er lebt nicht nach menschlichen Versprechen, sondern nach den ewigen Verheißungen Gottes. Und das macht ihn widerstandsfähig, standhaft wie ein Fels. Er weiß, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Jesaja 40, 31. Diese Hoffnung trägt ihn durch trübe Tage, nährt seine Seele, wenn das Brot fehlt, und erhält seinen Glauben, wenn alles dunkel scheint. Diese Hoffnung entsteht nicht zufällig. Sie wird am Altar der Intimität gepflegt. Sie ist Frucht schlafloser Nächte zu Füßen des Herrn, von Tränen, die Verheißungen bewässern, von Stille, die das Vertrauen prüft. Der Christ mit lebendiger Hoffnung lebt nicht nach emotionalen Impulsen, sondern nach geistlicher Überzeugung. Er sieht das Unsichtbare, als wäre es sichtbar, weil er weiß, dass Gott niemals versagt. Diese Sicht lässt ihn auf dem Wasser gehen, während andere in Angst versinken. Und es gibt etwas, das der Feind zutiefst hasst: die Treue. Der treue Christ ist eine Festung inmitten der Unbeständigkeit. Er verrät seinen Bund mit Gott nicht, wegen der Angebote der Welt. Er tauscht keine Prinzipien gegen vorübergehende Bequemlichkeiten. Er bleibt treu, selbst wenn es ihn Freundschaften, Komfort, Ansehen oder Anerkennung kostet. Er weiß, dass sein Lohn von oben kommt und nicht aus den Händen der Menschen. Treue hat den Duft der Ewigkeit. Es war Treue, die Josef befähigte, der Verführung im Palast zu widerstehen und im Gefängnis standhaft zu bleiben. Es war Treue, die Daniel dazu brachte, weiterzubeten, trotz der Todesdrohung. Und es ist diese gleiche Treue, die den Christen von heute für die Finsternis furchteinflößend macht. Denn wenn das Herz dem Himmel gehört, kann kein Angebot der Hölle ihn vom Ziel abbringen. Liebe Brüder und Schwestern, der Feind fürchtet auch denjenigen, der die Wahrheit sucht, selbst wenn sie schmerzt. Der Christ, der die Wahrheit des Wortes sucht und sich von ihr herausfordern lässt, wächst an geistlicher Reife und Autorität. Er will nicht nur hören, was tröstet, er will hören, was verändert. Jesus sagte: Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8, 32. Und die Freiheit, die aus der Wahrheit kommt, ist etwas, das Satan nicht kontrollieren kann. Der wahre Christ liebt die Zurechtweisung Gottes. Er versteht, dass Korrektur ein Zeichen von Sohnschaft ist. In Hebräer 12,6 steht: Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Der Feind fürchtet den, der vom Vater diszipliniert wird, weil er weiß, dass dies ein echter Sohn ist. Und echte Söhne bleiben, selbst wenn sie verletzt sind. Sie laufen nicht aus dem Haus des Vaters davon. Sie lernen, reifen und kehren stärker zurück. Satan verliert an Raum, wenn er auf Christen trifft, die sich nicht an Gottes Wegen stoßen. Es sind Menschen, die wissen, dass nicht alles sofort verstanden wird. dass es Schmerzen gibt, die keine Strafen sind, sondern Formung. Und dass das Warten keine verlorene Zeit ist, sondern Vorbereitungszeit. Wer das begreift, murrt nicht, verlässt, den Glauben nicht, tauscht das Ewige nicht gegen das Vergängliche. Der Christ, der die Welt beeinflusst, ist derjenige, der in ständiger Wachsamkeit lebt. Er ist aufmerksam, schläft geistlich nicht ein, lässt sich nicht vom Lärm der Welt ablenken. Er achtet auf seine Gedanken, seine Worte, seine Absichten. Er weiß, dass der Kampf im Kopf beginnt und deshalb schützt er seinen Geist mit der Wahrheit. Philipper 4,8 ermahnt uns, was wahr ist, was ehrbar, was gerecht ist. Darauf seid bedacht. Die Hölle kann den nicht täuschen, der wachsam lebt. Ein weiteres Merkmal derer, die vom Reich der Finsternis gefürchtet werden, ist die Beständigkeit. Der beständige Christ braucht keine großen Erlebnisse, um festzuhalten. Er bleibt treu, weil er liebt. Er macht weiter, weil er glaubt. Er geht voran, selbst wenn er nichts fühlt. Und diese Beständigkeit zerstört den Plan des Feindes, uns wankelmütig zu machen, uns zur Aufgabe zu treiben, wenn die Gefühle schwanken. Diese Art von Standhaftigkeit wird im Verborgenen aufgebaut. In Momenten, in denen du dich entscheidest zu vertrauen, obwohl alles in dir ruft, dass du aufhören sollst. Beständigkeit ist die Brücke zwischen der Verheißung und ihrer Erfüllung. Wer beständig ist, lässt sich nicht von Applaus beeindrucken und nicht von Kritik erschüttern. Er weiß, dass seine Mission größer ist als das Gefühl des Augenblicks. Der Christ, den der Teufel fürchtet, ist auch derjenige, der den Himmel zur Priorität macht. Sein Herz hängt nicht an den Dingen dieser Welt. Er verwaltet seine Güter, seine Talente, seine Zeit mit Weisheit, aber nichts davon nimmt den Platz ein, der Gott gehört. Er sucht zuerst das Reich. Er lebt als Bürger des Himmels, auch wenn er auf Erden wandelt. Und deshalb hat alles, was er tut, ewiges Gewicht. Diese Ewigkeit, die im Herzen schlägt, lässt ihn weise Entscheidungen treffen. Er handelt nicht überstürzt, verkauft sich nicht, lässt sich nicht täuschen. Er weiß, dass er hier nur auf der Durchreise ist. Und deshalb investiert er in das, was der Dieb nicht stehlen und der Rost nicht zerstören kann. Wie es in Matthäus 6,20 heißt, sammelt euch aber Schätze im Himmel. Satan hasst das, denn er will, dass die Kinder Gottes sich mit dem Vergänglichen ablenken und das Ewige vergessen. Die Hölle fürchtet Christen, die die Wiederkunft Jesu lieben, die wie eine Braut leben, die auf den Bräutigam wartet, die sich mit dieser Welt nicht zufrieden geben, weil sie wissen, dass der König jederzeit kommen kann. Diese Christen leben mit den Augen zum Himmel, aber mit festen Füßen in ihrer Mission. Sie verkünden das Evangelium mit Dringlichkeit, vergeben mit Leichtigkeit, dienen mit Leidenschaft. Denn sie wissen, die Zeit läuft ab und genau dieses Dringlichkeitsgefühl ist es, das Leben, Familien, Nationen verändert. Es ist keine Angst, es ist Hoffnung. Kein Verzweifeln, sondern Erwartung. Es ist der Ruf der Braut. Komm, Herr Jesus. Wenn wir so leben, weiß der Feind, dass er uns nicht an diese Welt binden kann, weil wir bereits mit dem unerschütterlichen Reich verbunden sind. Es gibt eine Flamme, die in den Herzen derer brennt, die auf echte Weise von Gottes Gegenwart berührt wurden. Diese Flamme lässt sich nicht aufhalten. Sie wird weder durch den Druck des Lebens ausgelöscht, noch durch die Stürme des Widerstands erstickt. Der Christ, der diese Flamme trägt, ist ein lebendiges Zeichen dafür, dass Gott immer noch unter den Menschen wohnt. Er lebt nicht aus momentanen Emotionen, sondern aus einer Überzeugung, die von oben kommt. Er folgt keinen Trends, sondern der Bewegung des Geistes. Ein solcher Christ muss nicht verkünden, dass er voll von Gott ist. Sein Leben spricht für sich. Seine Gegenwart bringt eine andere Atmosphäre mit sich. Wenn er den Raum betritt, verändert sich das Klima nicht wegen ihm, sondern wegen dem, der ihn begleitet. Mose stieg mit leuchtendem Gesicht vom Berg herab, weil er mit Gott gewesen war. Genauso kommt der, der den Herrn im Geist und in der Wahrheit sucht, mit einer Herrlichkeit aus dem Verborgenen zurück, die die Welt nicht versteht, aber respektiert. Die Hölle fürchtet den Christen, der sich weigert, seine geistliche Sensibilität zu verlieren, der immer noch weint, wenn er Gottes Berührung spürt. der immer noch zerbricht, wenn er das Wort hört, der immer noch tief bewegt ist, wenn er sieht, wie jemand gerettet wird. Ein solches Herz ist fruchtbarer Boden für Wunder. Er gewöhnt sich nicht an das Heilige, macht die Gnade nicht zur Selbstverständlichkeit, verwandelt den Glauben nicht in eine kalte Gewohnheit. Er bleibt wie ein Kind vor dem Vater, mit Einfachheit und Ehrfurcht. In der Demut liegt Kraft, und der demütige Christ ist ein unsichtbarer Riese in der geistlichen Welt. Er sucht nicht nach Sichtbarkeit, aber er wird vom Himmel gesehen. Er braucht keine Bühnen, aber er ist immer im Zentrum von Gottes Willen. Er rühmt sich nicht seiner Siege, denn er weiß, dass alle Ehre dem Herrn gehört. Wie es in Jakobus 4,6 geschrieben steht, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und wo Gnade ist, da ist Gunst, da ist Versorgung, da ist Bewahrung. Der Teufel kann nicht dort bleiben, wo Demut herrscht, denn Stolz ist der Boden, auf dem er seine Saat ausstreut. Doch wenn sich ein Christ hingibt, seine Kleinheit erkennt und sich selbst entleert, füllt Gott ihn mit Kraft. Das vollste Gefäß ist immer das, das sich am meisten geleert hat. Und der Feind fürchtet Gefäße, die mit dem Geist erfüllt sind, denn aus ihnen fließen Ströme lebendigen Wassers, die alles um sie herum berühren und heilen. Der Christ, der seine Familie ehrt und sein Zuhause mit Ehrfurcht vor Gott führt, ist ebenfalls ein Riese in den Augen des Feindes. Er versteht, dass sein Haus ein Altar ist, nicht nur ein Ort der Ruhe. Er betet für seine Kinder, bedeckt seine Frau mit Gebet, ist ein Vorbild an Liebe, Geduld und Standhaftigkeit. Der Teufel hasst Häuser, in denen Jesus im Zentrum steht, denn er weiß, gesunde Familien bringen starke Generationen im Glauben hervor. Es gibt kein heiligeres Amt, als ein Vater nach dem Herzen Gottes zu sein, eine betende Mutter, ein gehorsames Kind. Das Wort zeigt uns, dass, wenn eine Familie auf dem Felsen gegründet ist, selbst die heftigsten Stürme sie nicht zerstören können. Satan mag versuchen, sie zu erschüttern, aber er kann nicht zerstören, was auf der Verheißung des Herrn gebaut ist. Josua erklärte, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Josua 24,15. Und diese Erklärung hallt noch heute im Himmel wider. Ein Ort, den der Feind nicht erreichen kann. Das Herz, das sich entschieden hat, zu vergeben und in Frieden weiterzugehen. Der friedfertige Christ ist eine Bedrohung, weil er Brände löscht, die der Feind entfachen will. Er nährt keine Konflikte, er baut Brücken wieder auf. Jesus sagte, selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen, Matthäus 5,9. Und wenn der Himmel jemanden Kind nennt, weiß die Hölle, dass sie es mit einem Erben der Autorität zu tun hat. Der Friede, den dieser Christ trägt, ist nicht die Abwesenheit von Krieg, sondern die Gegenwart Gottes. Er betritt aufgewühlte Räume und bringt Ausgleich. Er hört zu, bevor er spricht, versteht, bevor er reagiert, betet, bevor er urteilt. Diese Haltung, die für viele wie Schwäche aussieht, ist in Wahrheit eine mächtige geistliche Kraft. Denn Selbstbeherrschung ist eine Frucht des Geistes, und wo der Geist ist, da ist Freiheit und Weisheit. Der Christ, der mit Tiefe anbetet, ist ebenfalls ein gefürchtetes Werkzeug. Anbetung beschränkt sich nicht auf Lieder, sie zeigt sich in jeder Handlung, in jeder Entscheidung. Es ist ein Lebensstil, der auf Gott hinweist, ein Lebensstil, der den Herrn in allem verherrlicht. Wenn jemand so lebt, wird er zu einer wohlklingenden Melodie für den Vater und zu einer Provokation für den Feind. Denn anzubeten, selbst im Chaos, heißt zu erklären, dass Gott größer ist als jede Situation. Diese Art der Anbetung bewegt das Übernatürliche. Wie bei Paulus und Silas im Gefängnis, die sangen, während sie gefesselt waren und sahen, wie sich die Türen öffneten. Der anbetende Christ durchbricht unsichtbare Mauern, zieht die Gegenwart Gottes an, und wo Gott erscheint, bleibt nichts, wie es war. Die Atmosphäre verändert sich, Ketten fallen, Herzen werden zerbrochen. Deshalb versucht der Teufel, die Anbetung zum Schweigen zu bringen, denn er weiß, sie befreit. Brüder, der Christ, der mit Zielstrebigkeit lebt, ist einer, den die Hölle mit Vorsicht beobachtet. Er verschwendet keine Zeit. Er versteht, dass er mit einer Bestimmung berufen wurde und lebt wie ein Gesandter des Himmels auf der Erde. Er lässt sich nicht von Dingen ablenken, die nicht aufbauen, er gibt sich nicht dem hin, was nicht erbaut. Er ist zielgerichtet, standhaft und voller Hoffnung. Er weiß, dass jeder Tag eine Gelegenheit ist, die ihm übertragene Mission zu erfüllen. Dieser Christ jagt nicht Zeichen hinterher, er ist selbst ein Zeichen. Er wartet nicht auf außergewöhnliche Momente, um zu dienen. Er verwandelt. Das Gewöhnliche in Boden für Wunder. Und wohin er auch geht, bringt er das Reich Gottes mit sich. Denn das Reich ist in ihm. Und dieses ständige Bewusstsein der Ewigkeit lässt ihn mit Exzellenz, Ehrfurcht und unerschütterlichem Glauben leben. Es gibt eine Art von Christ, der zwar oft von Menschen nicht anerkannt wird, aber vom Feind zutiefst gefürchtet ist. Derjenige, der in ständiger geistlicher Wachsamkeit lebt. Dieser Christ versteht, dass das christliche Leben keine Reise des Komforts ist, sondern ein ständiger Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Er ist stets aufmerksam, erkennt die subtilen Angriffe des Feindes und widersteht ihnen standhaft, wie es in 1. Petrus 5,8 heißt: Seid nüchtern und wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der wachsame Christ lässt sich nicht durch Ablenkung oder Bequemlichkeit treiben. Er hält seine geistliche Waffenrüstung stets bereit, wissend, dass er jederzeit zum Kampf um den Glauben aufgerufen werden kann. Sein Leben ist geprägt von geistlicher Disziplin, genährt durch das Wort, ausdauernd im Gebet und im Streben nach Heiligkeit in allen Bereichen. Diese Haltung macht ihn zu einer ständigen Bedrohung für das Reich der Finsternis, denn er ist jederzeit bereit, standzuhalten und voranzugehen. Ein weiterer entscheidender Aspekt ist das Bekenntnis zur Wahrheit. Der Christ, der in der Wahrheit lebt, auch wenn sie unpopulär oder schwer zu tragen ist, ist ein Licht, das die Dunkelheit vertreibt. Er verhandelt nicht über Prinzipien, passt sich nicht der Welt an, sondern bleibt fest im Wort Gottes verwurzelt. Wie Jesus in Johannes 8, 32 sagte: Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen. Die gelebte und verkündete Wahrheit dieses Christen befreit nicht nur ihn selbst, sondern auch jene, die ihn umgeben, darüber. Hinaus ist der Christ, der geistlichen Einfluss in seiner Gemeinschaft ausübt, der in Liebe führt und in Demut dient, ein mächtiges Werkzeug in Gottes Hand. Er versteht, dass sein Leben ein ständiges Zeugnis ist und dass seine Taten andere zu Christus führen können. Diese kollektive Wirkung ist vom Feind gefürchtet, denn sie bedeutet die Ausbreitung des Reiches Gottes auf Erden. Der Christ, der bis zum Ende durchhält, trotz Verfolgung, Prüfungen und Bedrängnis, ist ein wahrer Überwinder. Er gibt nicht auf, er weicht nicht zurück, sondern hält seinen Blick fest auf Jesus gerichtet, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wie in Offenbarung 2,10 geschrieben steht: Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Diese unerschütterliche Treue ist eine Provokation für den Feind, denn sie zeigt, trotz aller Angriffe bleibt die Liebe zu Christus standhaft. Der betende Christ, der von Mitgefühl und Liebe bewegt wird, widmet seine Zeit dem Gebet für Bedürftige, für die in Sünde Gefallenen, für Leiter und für die Gemeinde. Er versteht, dass das Gebet eine mächtige Waffe ist, die den Himmel bewegen und Realitäten verändern kann. Wie es in Jakobus 5,16 heißt: Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Satan fürchtet diesen Christen, weil er weiß, dass seine Gebete Seelen aus den Fängen der Sünde befreien und Erweckung bringen können. Der Fürbitter sucht weder Anerkennung noch persönliche Ehre. Er betet im Verborgenen, oft mit Tränen und unaussprechlichem Seufzen, im Vertrauen darauf, dass Gott hört und antwortet. Sein Leben ist geprägt von tiefer Intimität mit dem Herrn, und er ist bereit, die Lasten anderer im Gebet zu tragen. Diese Art von Christ ist ein wahrer geistlicher Krieger, und seine Gebete sind wie Weihrauch, der zum Thron Gottes aufsteigt. Darüber hinaus ist der Fürbitter sensibel für die Stimme des Heiligen Geistes und lässt sich in seinen Gebeten von ihm leiten. Er erkennt die geistlichen Bedürfnisse um sich herum und stellt sich als Kanal des Segens zur Verfügung. Satan weiß, dass solange es treue Fürbitter gibt, seine Herrschaft begrenzt bleibt, denn das Gebet hat die Macht, Türen zu öffnen, Ketten zu zerbrechen und Licht in die Dunkelheit zu bringen. Wenn wir also über die Arten von Christen nachdenken, die Satan am meisten fürchtet, dürfen wir die Wirkung des Fürbittgebets nicht übersehen. Seine Hingabe im Gebet ist eine mächtige Kraft gegen die Strategien des Feindes. Mögen wir inspiriert werden, selbst zu eifrigen Fürbittern zu werden, im Vertrauen darauf, dass unsere Gebete Leben verändern und das Reich Gottes voranbringen können. Also, liebe Brüder, damit keine Zweifel bleiben, die erste Art von Christ, die Satan fürchtet, ist derjenige, der ein Leben des beständigen Gebets führt. Nicht nur, wenn es schwierig wird, sondern in ständiger Gemeinschaft mit dem Vater lebt. Das Gebet, meine Brüder, ist wie der Sauerstoff der Seele. Wenn du betest, bewegt sich der Himmel und die Hölle weicht zurück. Jakobus 5,16 sagt, das Gebet eines Gerechten vermag viel und ist wirkungsvoll. Diese Art von Gebet ist nicht dazu da, Menschen zu beeindrucken, sondern Gottes Herz zu berühren. Ein zerbrochenes Herz vor Gott ist gefährlicher für den Teufel als eine Menschenmenge ohne Nähe zum Himmel. Der Christ, der sich im Gebet beugt, steht in Autorität auf. Wenn du dich auf die Knie begibst, hört der Himmel dich und die Dämonen erkennen, dass da jemand ist, der seinen Gott kennt. Und wer seinen Gott kennt, wird stark sein und Heldentaten vollbringen. Daniel 11, Tor 32b. Satan fürchtet den Christen, der das Wort liebt und es täglich lebt. Nicht nur den, der es aus Gewohnheit liest, sondern den, der es im Herzen bewahrt. Denn wenn das Wort Gottes in uns lebendig ist, halten wir ein scharfes Schwert in den Händen. Epheser 6,17 erinnert uns daran, dass das Wort das Schwert des Geistes ist. Und ein gut geführtes Schwert kann Lügen zerschneiden, Ketten sprengen und Festungen des Feindes zerstören. Die zweite Art von Christ, die die Hölle respektiert, ist derjenige, der sich nicht dieser Welt anpasst. Er lässt sich nicht von den Werten dieser Zeit formen, sondern wird durch die Erneuerung seines Denkens verwandelt. Dieser Christ ist wie ein Licht inmitten der Dunkelheit, und das Licht stört jene, die die Finsternis lieben. Sein Leben ist ein ständiges Zeugnis dafür, dass Gott real, heilig und gegenwärtig ist. Auf dem Christen, der in Heiligkeit lebt, ruht eine natürliche Autorität. Er muss nicht laut werden, um gehört zu werden, denn sein Leben spricht lauter als jede Rede. Er ist ehrlich im Geschäftsleben, aufrichtig in seinen Beziehungen und standhaft im Glauben. Satan weiß, dass er so jemanden nicht verderben kann. Und genau deshalb fürchtet er diesen Diener. Es gibt auch diejenigen, die selbst im Schmerz anbeten. Das ist die dritte Art von Christ, die der Feind hasst. Wenn alles zusammenzubrechen scheint, heben sie trotzdem die Hände und sagen, gepriesen sei der Name des Herrn. Diese Art von Glauben verwirrt die Hölle. Hiob war ein Beispiel dafür. Er verlor alles, aber verlor nicht seinen Glauben. Und deshalb stellte Gott ihm alles doppelt wieder her. Der Teufel hasst es, wenn jemand mitten im Verlust weiter anbetet. Der Christ, der im Tal anbetet, der lobt, auch wenn er nicht versteht, zeigt, dass sein Herz im Himmel verankert ist. In solchen Momenten kommt der Himmel der Erde nahe. Als Paulus und Silas im Gefängnis waren, begannen sie anstelle des Klagens Loblieder zu singen. Und das Ergebnis war ein Erdbeben, das die Gefängnistüren öffnete. Wahre Anbetung verändert die Atmosphäre. Eine weitere Art von Christ, die der Finsternis Angst macht, ist derjenige, der mutig evangelisiert. Er schämt sich nicht für das Evangelium, denn er weiß, dass es Gottes Kraft zur Rettung ist. Er predigt mit seinem Leben, mit seinen Taten und mit gesalbten Worten. Wo immer er hingeht, bringt er Licht. Und wo Licht hinkommt, muss die Finsternis weichen. Es ist unmöglich, jemanden aufzuhalten, der seinen Zweck erkannt hat. Dieser Christ weiß, dass die Zeit knapp ist und dass es um Menschenleben geht. Deshalb verschwendet er keine Zeit mit Ablenkungen. Er verkündet Jesus im Bus, in der Schule, bei der Arbeit, im Internet. Er ist eine brennende Fackel in einer kalten, dunklen Welt. Und überall, wo er hingeht, breitet sich das Feuer aus. Satan hasst diese Art von Flamme. Es gibt noch eine letzte Art, die ich in diesem ersten Teil hervorheben möchte: den Christen, der vergibt. Vergebung ist eine der kraftvollsten Handlungen im Reich Gottes. Wenn du vergibst, zerbrichst du Unsichtbare. Ketten. Du entwaffnest den Feind und machst den Weg frei für Heilung. Jesus hat uns gelehrt zu beten: Vergib uns, wie auch wir vergeben. Vergebung ist eine mächtige geistliche Waffe, die mehr den befreit, der vergibt, als den, dem vergeben wird. Der Christ, der vergibt, trägt keinen Groll in sich. Er lebt leicht und bewegt sich in Freiheit. Und diese Leichtigkeit stört den Teufel, denn wo Vergebung ist, da ist Frieden. Und wo Frieden ist, da ist die Gegenwart Gottes. Satan liebt Groll, weil er die Seele krank macht. Aber wenn wir vergeben, sagen wir der Hölle: Du hast hier keine Macht mehr. Die Frage, die jetzt im Raum steht, lautet: Lebst du wie einer dieser Christen? Betest du mit Hingabe? Suchst du das Wort Gottes? Widerstehst du der Welt? Betest du im Schmerz an? Evangelisierst du mutig und vergibst du aufrichtig? Denn wenn du das tust, dann, mein Bruder, meine Schwester, bist du in der Tat einer von denen, vor denen die Hölle große Angst hat. Und denk daran: Es geht nicht um Perfektion, sondern um Hingabe. Gott sucht keine perfekten Menschen, er sucht Herzen, die bereit sind. Wenn du dich ganz hingibst, erhebt sich der Himmel für dich. Und wenn der Himmel sich in Bewegung setzt, kann dich nichts aufhalten, nicht einmal die Hölle.